D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Also Nagelschere ist für die Kleinen. Na, ich fange einfach schwarz an. Wisst ihr noch, was ihr am 10. September 2014 gemacht habt? Also wir haben da eine VR-Brille, eine Virtual-Reality-Brille gebastelt aus Pappe. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Oh ja, es war furchtbar damals, aus Pappe. Regnet es einmal, ist alles futsch. Ja, genau. Also das waren noch Zeiten. Aber interessanterweise ist das eigentlich genau heute. Wir begrüßen euch bei einer Stunde Netz bei D-Radio Wissen am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und das ist die Bastelausgabe von einer Stunde Netz. Also eine Stunde Netz basteln, in der wir bestimmte Dinge basteln, die wir uns aus dem Netz runtergeladen haben. Ich hätte keine Schokolade essen sollen vorhin. Ich hab's dir gesagt. Genau, wir sitzen hier in unserem Radiobüro in Berlin und haben hier so verschiedene Pappbögen vor uns liegen. Gummibänder, allerlei Scheren, Cutter, ein Scheren Skalpell, und so weiter. Sogar drei Skalpelle und Klebstoff und Papier. Kann ja nichts mehr schief gehen. Wir haben es hier richtig gemütlich und wir wollen uns heute eine Virtual Reality Brille bauen. Also so einen Kasten, den man sich vors Auge setzt, wo man ein Handy reinschiebt und dann taucht man ab in eine ganz andere Welt. Zu Gast sind Fiona Krakenberger, hallo. Hi. Und Christian Grasse, mein Kollege hier aus dem Radiobüro. Und wie gesagt, gleich basteln wir mal diese Sache los. D-Radio Wissen. Was macht ihr gerade? Pappe schneiden. Schon die ganze Zeit. Ja, wir haben das Muster auf Pappe geklebt und schneiden es jetzt aus, gemäß der Anleitung. Das ist so ein Bauplan auf 3 A4 Seiten. Den habe ich euch ausgedruckt mitgebracht. Und den habe ich runtergeladen bei Google Cardboard. Das ist so ein Projekt, was Google gemacht hat. Da haben die eben einen Bauplan ausgegeben. Für eine Virtual Reality Brille. Und Fiona hat sich gerade verschnitten. Oder? Ist es schlimm? Ja, ich hab Schere gesagt. Also, und ich würde sagen, noch nie, Moritz, noch nie ist in dieser Sendung die analoge und die digitale Welt so krass aufeinander geprallt, würde ich mal behaupten. Na, ey, analoger als Pappe geht ja wohl nicht, oder? Ja, das stimmt. Also, ich dachte, meinst du einen Altersunterschied? Naja, wir haben hier auch so Papier auf dem, also stapelweise schon Werkzeuge und Papierfetzen rumliegen. Wir haben auch gar keine Altpapierkiste. Es sind eigentlich nur drei Bögen mit verschiedenen Bauteilen, die man hier so ausschneiden muss, die wir aufgeklebt haben auf Pappe. Und daraus soll dann dieser Kasten werden, in den man sein Smartphone reinsteckt. Und das zeigt einem dann stereoskopische Bilder. Und man denkt, man wäre ganz woanders. Stereoskopisch. Aber vielleicht mal ein bisschen von Anfang an, dieses Konzept der VR-Brillen, das ist ja nicht so ganz neu. Ihr habt schon mal welche ausprobiert. Diese Oculus Rift, stimmt's? Ja, nee, Oculus Rift habe ich noch nicht. Ich habe einmal, bin ich in den Genuss von dieser Pappvorrichtung gekommen, aber nur ganz, ganz, ganz kurz. Also ich freue mich auch total darauf, das nochmal zu machen. Und sonst habe ich, glaube ich, einmal eine sehr, sehr alte Vorrichtung im Computerspielemuseum in Berlin benutzt, aber auch nicht lange. Also ich habe tatsächlich die Oculus Rift damals, als das erste Developer-Kit rauskam, auch schon mal probiert und so eine Achterbahnfahrt mitgemacht damals und ich war ziemlich beeindruckt und mir wurde tatsächlich auch wirklich schlecht, weil dieser visuell doch sehr realistisch wirkende Eindruck der widerspricht eigentlich so dieser festen Körperposition, die man hat und das verarbeitet das Gehirn nicht gut, bei mir zumindest nicht. Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt, als ich jetzt gerade auf der IFA war, der Internationalen Funkausstellung, da waren kilometerlange Schlangen fast an einem Stand, wo man das ausprobieren konnte und weil ich da jemanden kannte, konnte ich schon am Tag vorher das ausprobieren und dann war das auch echt wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mich auf so einen Sessel gesetzt, dann wurde so ein Bügel vor mich geklappt, wie bei einer Achterbahn. Dann habe ich diese Brille aufgekriegt, diesen schwarzen Kasten, der sitzt so ein bisschen bequemer wahrscheinlich als diese Pappdinger. Und dann war ich plötzlich in einer anderen Welt. Ich war dann in einem Wohnzimmer, aber ich war ganz klein wie so ein Modelleisenbahnmännchen und bin auf so Modelleisenbahnschienen durch dieses Wohnzimmer gefahren. Ach, krass. Und das Verrückte ist, man kann ja seinen Kopf drehen und dann guckt man nach rechts und nach links und dann dreht sich halt das Bild auch so mit. Und dadurch denkt man noch viel mehr, man ist da in dieser anderen Welt. Und dann ging es halt so das Regal hoch und dann irgendwie übers Sofa und dann das Regal hoch und dann war man ganz oben und ist plötzlich so runtergeschossen. Und ich habe mich wirklich richtig festgehalten. Ich saß da so richtig mit offenem Mund. Das muss total bescheuert gewesen sein. Aber man fühlt sich wirklich durch diese Brillen wie in eine andere Welt reinversetzt. Und jetzt ist es ja so, dass diese Brillen seit erst ein paar Jahren eigentlich oder seit kurzem so im Hype sind. Und Facebook hat die ja gekauft für 2 Milliarden Dollar Oculus Rift. Also diese Firma, die so die Vorreiter in diesem Bereich sind. Was meint ihr, warum? Boah, gute Frage. Ich weiß, ich habe gerade sofort gedacht, Mann, das ist doch eigentlich genau das, was sie uns immer damals versprochen haben, oder? Zukunft, das wird genau so. Nee, Facebook nicht, aber es ist wahrscheinlich schon Ich meine, das ist also schon eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit, dass das jetzt rauskommt, oder? Also ich glaube schon, dass sie darauf spekulieren, dass diese Art der virtuellen Realität natürlich auch ein sozialer Raum ist. Und Facebook, bei Facebook geht es ja alles irgendwie immer um Soziale. Und wenn man sich tatsächlich in einer virtuellen Realität mit anderen Menschen treffen und verabreden kann, ist das natürlich auch für Facebook hochinteressant. Deshalb könnte ich mir das vorstellen, anders so nicht. Ähnlich könnte es sein. Es gibt noch sehr viele andere Einsatzgebiete für solche Virtual-Reality-Brillen. Über die werden wir später noch sprechen. Jetzt basteln wir erstmal dieses Ding aus Pappe. Wir sind noch ganz analog in der Steinzeit. Ihr seid immer noch hier so am Anzeichnen mit dem Skalpell rumschnibbeln. Also ich habe schon ausgeschnitten. Die Außenform, die ist schon fertig. Und ich muss jetzt noch so ein paar Löcher, die man dann später ineinander steckt, ausschneiden. Deins war aber auch einfacher. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. Also den Bauplan, falls ihr auch basteln wollt da zu Hause, dann könnt ihr euch den Bauplan einfach auch runterladen und so eine Brille bauen. Später wird man noch so Linsen brauchen, dazu kommen wir gleich. Die muss man erst bestellen. Also heute Abend dann noch mit dem Smartphone in andere Welten abtauchen, das wird nichts. Wir peilen es aber an, weil wir haben alles da, was man dafür braucht. Und wir basteln jetzt noch ein bisschen weiter. Eine Weile brauchen wir noch, oder? Ja. Eine Stunde haben wir. Nee, dreiviertel Stunde noch. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Wir sind immer noch an der Bastelstube. Wie ist der Fortschritt hier? Also ich habe gerade die Nase ausgeschnitten. Ihr seid ja schon fast fertig also mit eurer Pappe. Ich habe die Unterseite des kleinen Kastens, den man sich so vor den Kopf mit einem Gummiband befestigen kann. Ja. Ich habe gerade die Nase ausgeschnitten. Und sieht total bescheuert aus. Ich weiß. Aber jetzt muss ich nur noch falten, glaube ich. Ich muss noch die Öffnung für die Kamera. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Teile, die wir aus Pappe ausschneiden und die dann mysteriöserweise am Ende einen Kasten bilden, in dem man sein Smartphone reinsteckt. Und dann wird daraus eine Virtual Reality Brille. Das ist heute unser Bastelprojekt. Die Anleitung dazu findet ihr im Netz auf deradiowissen.de oder auch bei Twitter. twitter.com/netzbasteln. Da ist dann wieder der Link zur Sendung und da ist auch ein Foto, wie wir hier sitzen und basteln. Das ist harte Arbeit, wie man das hört. Das ist echt harte Arbeit, das ist man gar nicht mehr gewohnt als Nerd. Fiona, du bist ja, ich würde sagen, Netzaktivistin, Publizistin, Bloggerin, Autorin. Du hast auch eine eigene Video-YouTube-Reihe, die du über Crowdfunding finanziert hast. Das ist eine ganze Menge. Hast du auch eine Leidenschaft für Basteln oder nur für Kochen? Weil du hast so Kochblog-Einträge. Ja, ich habe ein bekannteres Rezept, das die Runde gemacht hat über meinen Angeber-Tofu. Wie geht Angeber-Tofu? Also, das ist jetzt schon ein bisschen ausführlich, aber wenn du magst, kann ich es im Schnelldurchlauf erklären. Ja, erzähl mal kurz. Okay. Solange du auch weiter schnibbelst, ich bin dabei. Wir müssen fertig werden. Oh. Wir sind fast ein bisschen im Stress. Oh, weia. Tofu ist ja gemein und bekannt, dass es scheiße schmeckt. Ne? Wenn man es erstmal so kauft, so frisch aus dem Aquarium beim Asiaten, schmeckt nach überhaupt nichts. Es ist Bohnenquark und genauso schmeckt es auch. Und das Wichtige ist, dass man ganz, ganz viel Geschmack hinzufügt. Das heißt, du machst das Tofu klein. Und dann würzt du es ganz, ganz stark mit Paprika, Curry, Chili, was auch immer dir da so einfällt. Oder auch Gemüsebrühe. Aber das darf man natürlich öffentlich nicht sagen. Und dann brätst du es an ohne Öl, dann nimmst du es wieder raus. Und dann ist das Geheimnis, das habe ich von meinen Verwandten in Vietnam gelernt, dass man dann nochmal das Öl vorher präpariert. Das heißt, man macht ganz viel Öl, geschmacksneutral in die Pfanne. Und verbrennt darin quasi Ingwer und Knoblauch. Mhm. Und dann wird das so ein ganz aromatisches Öl. Genau. Und dann macht man wieder die Tofu-Stücke rein und brät sie darin mit ganz, ganz viel Geduld und Liebe an, einzeln. Und löscht es mit Sojasauce ab. Und am Ende hast du astreines Tofu, das nach Hühnchen schmeckt. Okay. Und du bist echt gut darin, zu reden und gleichzeitig rumzuschneiden. Hier diese Salzkanten. Ja, ich wundere mich auch. Worauf ihr achten müsst, weil ich habe das Ganze ja schon mal zum Test vorgebastelt, dass diese runden Dinger, wo dann später die Linsen reinkommen, auch wirklich passen. Dass die genau passen, weil sonst rutschen die Linsen rum und dann wird das Bild unsauber. Das kriege ich nie hin. Ja, das wird schon. Also, wenn du willst, können wir gleich tauschen. Ich bin jetzt hier total ganz gut gerne angewärmt mit dem Habt ihr früher schon Papier gebastelt? Naja, natürlich. Wir hatten immer so Ritterburgen, aber ich war da nie geduldig für. Ich auch. Ich arbeite zu schlampig für sowas. Das geht nicht. Meine Mutter hat mir das irgendwann verboten, weil sie das dann immer aufräumen musste, weil ich nach der Hälfte keinen Bock mehr hatte. Ich habe mal so eine Ritterburg vor Wut, da war ich vielleicht 7, vor Wut zerhauen, so richtig mit denen. Die war schon fast fertig. Ich war so sauer, dass das so lange dauert. Das Einzige, wofür ich nie Geduld hatte, waren Kartenhäuser. Das fand ich immer ganz schrecklich. Ja, die fallen ja dann auch immer wieder zusammen. Ja, genau. Aber hier so eine Virtual-Reality-Brille, das kriege ich schon Ja, genau. Also hier ist der Effekt auf jeden Fall ziemlich leicht dann zu erreichen. Wir haben zwei Smartphones bereit liegen, die laden hier gerade auch noch. Das sind relativ moderne Smartphones, weil wichtig ist ja bei diesen Virtual Reality Brillen das mit den Sensoren. Was haben die als für Sensoren? Also da sind halt Lage- und Bewegungssensoren drin, die natürlich essentiell sind für so eine Virtual Reality Brille, denn das Wichtige ist ja, dass wenn man den Kopf bewegt, das Videobild oder das Spiel, die virtuelle Umgebung, in der man sich befindet, eben sich auch in Echtzeit mitbewegt. Und so wird halt eben der Eindruck erweckt, dass man in dieser Welt ist. Also wenn ich den Kopf nach links drehe, dreht sich auch das Sichtfeld vor der Brille nach links und das wird spannend. Eigentlich schon abgefahren, weil dieser Dreh- und Angelpunkt der Verbindung zwischen diesen Welten sind ja eigentlich die Sensoren immer, oder? Ja, das ist also ganz vieles. Also auch der Quadrocopter, den wir vor zwei Sendungen also vor einem Monat gebastelt haben. Ja. Das ist auch alles nur möglich geworden, weil die so krasse Sensoren entwickeln können jetzt mittlerweile, die sie auch so Platinen draufdrücken und die ganz genau wissen, draufdrucken oder löten dann, die wissen ganz genau, wie die Lage ist, wie der Kompass ist, wie der Luftdruck ist und so weiter. Sind mini klein, die sind halt auch in so einem Smartphone drin. Die sind ja auch in dieser blöden Uhr drin, die gestern in Cupertino vorgestellt, in San Francisco vorgestellt wurde. Ich habe es nicht geguckt. Ja, das ist auch nicht besonders interessant gewesen. Also, konnte man das sehen? Ich dachte, es gab eine Bildstörung. Ja, das gab es auch noch, aber war auch egal. Also meine These ist ja eigentlich dazu, dass sich in diesen Bereichen, so bei Smartphones, ob das iPhone 6 jetzt einen großen oder kleinen Bildschirm hat, ist eigentlich egal. Die spannenden Sachen passieren gerade eher in diesem Bereich mit diesen Brillen. Aber also, das hat mich echt beeindruckt. Was mich wiederum total fasziniert ist, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten total mit Werbung beballert werden, kauft euch eine Virtual Reality Brille für hunderte Euro. Wenn man ein modernes Handy hat, braucht man das nicht. Man braucht einfach nur eine Vorrichtung, wo man das reinschiebt. Und das können wir jetzt schon bauen. Das finde ich so großartig. Auf der IFA wurde ja auch so eine Vorrichtung vorgestellt von Samsung, wo man so ein Smartphone reinschieben kann oder so ein Tablet, dann ist die Auflösung noch höher. Und letztlich ist diese Oculus Rift, diese ganz berühmte Virtual Reality Brille, auch nur ein Smartphone. Das ist die gleiche Technik, wurde auseinandergenommen. Und was war dahinter, Christian? Du hast das irgendwie heute gelesen. Entschuldigung, ich habe mich gerade konzentriert darauf, was steckt in der Virtual Reality, also in der Oculus Rift an Technik drin? Also letztendlich steckt da auch die gleiche Technik drin, oder zumindest große Teile davon, die in normalen Handys drin sind. Also die Bastelleute von iFixit, die nehmen ja regelmäßig neue Geräte auseinander und gucken, was drin ist. Und jemand rausgefunden, dass zum Beispiel da einfach das Display von einem gängigen, modernen Handy drin ist. Und andere Bauteile waren auch schon bekannt. Also es ist eigentlich nur eine Rekonfiguration von schon bekannten Technologien, wie das oft so ist, die dann halt eben mit der entsprechenden Software funktioniert. Und die kann man auch auf einem normalen Smartphone installieren. Ja. Das werden wir heute noch machen. Das machen wir jetzt dann gleich. Wie weit sind wir mit der Pappe? Nur noch ist so ein bisschen so Ausschnitt. Ja, ich habe gerade kapituliert. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt nochmal die nächste Musik dafür aus, dass wir nochmal ordentlich weiterkommen. Also ich muss jetzt noch die Augen ausschneiden und noch ein paar Halterungen. Ja, ich habe ja auch schon diese anderen Teile gemacht, das und das, aber das machen wir damit zum Skalpell, genau. Also wir schaffen es wahrscheinlich schon noch heute, das Ding auszuprobieren. Ist erst 20.23 Uhr und ihr hört die Radio Wissen. Eine Stunde Netz basteln. Den Link zu der Bauanleitung von der Brille gibt es auf die-radio-wissen.de. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Wir basteln immer noch. Wir haben es nicht geschafft, jetzt schon total fertig zu sein. Wenn ich jetzt noch ein Kind wäre, dann hätte ich das jetzt wieder hier alles kaputt gemacht. Nein. Ich bin kurz davor, Moritz. Nein, sei vorsichtig, ich habe ein Skalpell in der Hand. Ja, ich auch. Ich auch. Wir schneiden hier immer noch auf unserem überdimensionalen Schneidebrett im Radiobüro in Berlin, in Neukölln, hier diese Pappen aus. Das ist ganz schön dickes Material. Ja. Ich war ja dafür bei am Moritzplatz. Da gab es zwei interessante Sachen. Eins war, dass da der Modulor, den kennt ihr ja, das ist der beste Papierladen. Da gibt es so viel Zeug, wo man sich immer die ganze Zeit denkt, da könnte man noch was draus machen und damit basteln. Zum Beispiel hier diese Gummibänder, die wir nachher noch brauchen. Wir brauchen drei Stück und du hast wie viel gekauft? 100? Ja, das war so ein Set, das ist so bunt. Und vielleicht kann man es ja mal brauchen. Ja, es ist brauchen, bunt, ne? Auf jeden Fall. Oder halt diese verschiedenen Papiersorten und Pappsorten. Dann diese Cutter. Ich habe mir eine Schere gekauft. Das ist eine von denen. Die hier, glaube ich. Ich habe ja so ein Herz für gutes Werkzeug. Eine Dahle-Schere. Die hat 14 Euro gekostet. Aber schaut mal, wie schnaftet. Achtung. Ich finde, das ist total sophisticated mit dieser Schere. Also ist toll. Da macht gutes das Werkzeug. Basteln gleich viel mehr Spaß. Findet ihr auch gutes Werkzeug wichtig? Ja. Ich hätte jetzt gern ein bisschen was Moderneres als ein Skalpell. Ein Lasercutter. Zum Beispiel. Das wäre cool. Und dann hätte man das auch aus Holz machen können, das Ganze. Ja, wäre stabiler gewesen. Das oder aus Kunststoff zumindest. Ich war, genau, das ist das Zweite, was ich erzählen wollte. Am Moritzplatz gestern war ich dann noch bei Open Design City. Das ist so ein Coworking-Space im Beta-Haus. Oder so ein Labor, wo man halt hacken und schrauben und basteln und Sachen machen kann. Die haben ganz viele verschiedene Werkzeuge. 3D-Drucker und so weiter. Aber auch einen Lasercutter. Und es gibt auch Baupläne für so eine Angelegenheit, so eine Brille. als Vorlagen für Lasercutter. Wäre natürlich praktischer gewesen. Habt ihr das schon mal gemacht, gelasercuttet? Ich habe einmal so einen QR-Code auf einen Holzstück gelasert. Das war dann ein Bierdeckel. Okay, wie schnell geht denn das eigentlich? Oh, das hat nur wenige Sekunden gedauert tatsächlich. Aber da ging es ja nicht darum, etwas auszuschneiden, sondern nur ein Bild rein oder einen QR-Code reinzubrennen. Also okay, optisch. Ja. Das ging recht schnell. Ja, wäre auch nochmal so eine Sache. Ich war auf der. Bau mal einen bitte. Ja, können wir mal eine Sache. Im Radiobüro ein Lasercutter wäre auch nicht schlecht. Ja. Wir haben jetzt hier schon einen 3D-Drucker, den du gebaut hast. Den Kreis auch, oder? Den Kreis hier muss ich auch ausschneiden. Den auch, ja, okay. Genau. Der ist auch wichtig für den Magneten. Ja, einen Lasercutter habe ich gesehen auf der Maker Faire, dieser Bastlerkonferenz in Hannover. Da hat einer den gebaut, einen Lasercutter gebaut, aber aus einem CD-Laufwerk, also aus dem Laser von einem CD-Laufwerk. Der war aber ziemlich, der konnte nicht wirklich cutten, sondern der konnte nur irgendwelche QR-Codes in irgendwelche Pappen eingravieren. Also es war jetzt nicht so total überzeugend. Da braucht man, glaube ich, schon mehr und da braucht man auch richtig Energie wahrscheinlich, ne? So ein Laser. Naja, aber ich meine, so ein Laser von einem CD-Brenner, der macht ja auch physisch was in der CD. Das sieht man ja sogar so ein bisschen. Dass zumindest die Oberfläche anders aussieht. Vielleicht kann man den noch ein bisschen verstärken. Könnte mir schon vorstellen. Ja, verstärken oder halt irgendwelche anderen Laserdinger nehmen. Also gehen müsste es auf jeden Fall. Ist schon total faszinierend, was damit alles geht. So, hier das Rückenteil von der Brille ist, glaube ich, jetzt fertig. Muss man hier noch die Falzkanten machen? Ich habe jetzt hier das Komplizierte von Fiona übernommen. Und das Skalpell-Ding ist stecken geblieben. Ja, ich glaube, wir brauchen noch eine Musik, bis ich hier fertig bin. Ja, wir können ja mal ein bisschen auch noch über die Vergangenheit von solchen Brillen reden, weil du warst mal im Computerspielemuseum und da war irgendwie die erste von diesen VR-Brillen also ausgestellt. Also eine der ersten, ich weiß nicht, ob es die erste ist, eine Vectrex-Spielekonsole, ist letztendlich auch nur ja, so eine ganz alte Spielekonsole in einem Monitor, aber die haben dann ein Jahr später, ich glaube 1983, den 3D-Imager rausgebracht und das ist auch so eine Brille, die man da aufsetzen konnte. Und Andreas Lange, der Direktor des Computerspielemuseums, der hat mir das vorgeführt. Hier stehen wir vor der Vectrex-Konsole, 1982 rausgekommen, bis 1984 verkauft. Und das ist hier eine der ersten 3D-Brillen, die überhaupt verkauft worden sind zu Videospielen. Das ist ein sehr urtümliches Verfahren mit einer rotierenden Scheibe, wo also genau diese Tendenz, komplett auch in Spielwelten abzutauchen, und zwar nicht nur mit dem Geist, wie wir das ja auch von traditionellen Spielen her kennen, Skat, Fußball und so weiter, sondern hier fängt es also an, dass man quasi eintaucht, auch sinnlich. Ja, Andreas Lange war das. Der hat diese Brille vorgestellt. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie also, die aussah. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen wie die Oculus Rift. Also wenn man heute diese Taucherbrillen, ähnliche moderne 3D-Brille, Virtual Reality-Brille kennt, so ähnlich sah das in den 80ern auch schon aus. Nur, dass man eben, das war halt angeschlossen an diesen Monitor. Und das Witzige dabei ist, man hat nicht wirklich einen 3D-Effekt. Der ist mechanisch hergestellt worden. Und zwar hat man sich das aufgesetzt, man hatte das auf der Nase liegen und auf den Augen. Und über der Nase war ein Schlitz, da musste man eine Scheibe reinschieben und die ist rotiert vor den Augen. Und die Hälfte dieser Scheibe war schwarz und die andere Hälfte war rot, grün, blau. Und durch die Rotation ist immer ein Auge verdeckt gewesen und dadurch ist so ein Shutter-Effekt entstanden. Und man hat sozusagen ein Bild, ein 3D-Bild gesehen oder zumindest hat das Gehirn das so interpretiert. Andere gängige 3D-Brillen sind ja auch so diese rot-grünen Dinger, wo die funktionieren, aber also wo man dann eben so die nur so schwarz-weiße Bilder sehen kann. Könnt ihr euch auch noch erinnern an das magische Auge? Was war das? Das waren diese doofen Bücher, die waren so rot oder später dann auch blau, wo man so aufgeschlagen hat. Da musste man so komisch Dinge schielen. Sehen musste, ne? Wo genau. So versteckte Bilder und Zahlen drin waren, die habe ich nie gesehen. Ich konnte das eine Zeit lang nicht. Ich habe neulich beim Trödler mir für einen Euro so ein Buch wieder gekauft, weil ich mich daran erinnert habe und konnte es noch. Das hätte ich mal mitbringen sollen, das wäre auch. Also eigentlich ist das ja auch nicht so schwer, man stellt sich ein bisschen doof an. Ja, oder man ist farbenblind, vielleicht bin ich auch farbenblind und ich habe es noch nie mal untersuchen lassen. Also ich habe da nie was gesehen bei diesen Dingern. Der Tisch hier ist grün, oder? Nee, welche Farbe hat er? Ach komm ey, jetzt verarsch mich nicht hier. Nee, also den Test hat der Christian bestanden und er wird auch den Test bestehen, ob er es schafft, in einer Radiosendung eine VR-Brille zusammenzubauen. Also ich bin ja zum Glück nicht allein, wir machen das doch zu dritt, wir sind doch ein Team, oder nicht? Klar. Genau, ich habe jetzt hier schon mal so angeritzt für die Knickstellen. Ach so. Hört man das? Ja. So, mit dem Lineal, weil dann klappt sich das besser zusammen. Das ist ein guter Trick auf jeden Fall. Ja. Oh. Ach, ich muss jetzt wollen, noch dass eins, die schöne Seite nach außen zwei, geht. Drei, mir vier. Tut es so leid, dass das, naja. Vier Rundungen muss ich noch ausschneiden. Die Rundungen sind schwierig. Alles. Ja, die sind echt schwierig. Das sieht auch echt scheiße aus. Also ich habe, als ich das gemacht habe, eine Stunde gebraucht alleine. Das war also, schon. Solange die die Pappverpackung nicht gut aussieht, ist mir das egal, aber Hauptsache der Abstand zu den Augen passt und das Handy hält die drin. Die Linsen fliegen nicht die Linsen raus. Halten. Das war, auf was für Gesicht ist das überhaupt zugeschnitten? Das tja, das ist eine gute Frage. Auf so das mitteleuropäische Standardgesicht. Also müssen wir mal ausprobieren. Haben wir, aber wir haben ungefähr... Naja, ich bin so halb. Mal gucken. Vielleicht passt sie nur halb. Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Das, also normalerweise kann man ja bei diesen 3D-Brillen auch noch an den Linsen drehen und wie bei einem Fernglas sozusagen schärf stellen. Ja. Das kann man bei der Version, glaube ich, nicht. Aber da muss man ein bisschen, wenn man das so ein bisschen ans Gesicht randrückt später, dann wird es auch schärfer. So. So perfekt ist es halt einfach nicht. Ist halt nur Pappe. Ja, hier sind jetzt zwei Bauteile schon mal komplett fertig hier und auch angeritzt. Auch noch einer? Auch noch ein drittes, genau. Ich dann mache ich hier auch noch diese Ritzung. Ja, aber das ist auch das Komplizierteste, was du da hast. Wir können ja mal, Fiona, schon mal langsam auspacken. Den Bausatz dazu, das ist hier diese Plastiktüte. Habe ich bestellt im Internet. Müssen 10 Euro. Es gibt verschiedene Sätze, Bausätze. Das ist jetzt so einer, der ist für dieses Google Cardboard. Zeichnet sich dadurch aus, dass da noch so ein NFC, ein Aufkleber dran ist, mit dem das Handy kommunizieren kann über Nearfield Communication. Da ist ein Chip drin. Mhm. Da ist ein Gummi dabei, der ist viel zu kurz. Dann nehmen wir lieber unsere schönen Modular-Gummis. Dann sind hier zwei so Klettverschlüsse drin. Die kommen dann da auch noch dran, dass das Handy da drin bleibt und nicht rausfällt. Und das darfst du jetzt hier mal auspacken. Was ist das? Das sind die Linsen. Ah, okay. Hier ist die, wichtig. Der Magnet. Da sind zwei Magneten dabei, weil es ist verrückt. Man kann mit diesem Ding nämlich auch noch das Handy steuern, also mit den Magneten. Wenn man die zusammen bewegt oder auseinander, dann verändert sich das Magnetfeld. Im Kompass des Handys. Und, ne? Genau, und der Kompass vom Handy kann das dann wahrnehmen. Das finde ich total abgefahren. Das sind ja richtig... das sind ja aus Glas, diese Linsen. Ja, genau. Wow. Ich habe jetzt keinen Glasreiniger am Start. Ach, genau. Schlecht. Lass uns das hier mal hinlegen. Ja. Jetzt wird es echt langsam unordentlich hier auf unserem Achtung beim Zusammenräumen, da liegen Skalpelle. Da nicht so reingreifen, ganz beherzt. Ja. Wie findet ihr den Kleber? Wir haben jetzt Brettstift genommen, oder? Weil ich habe hier nämlich auch so einen anderen noch mitgebracht. Aber das Papier ist doch jetzt nur, um ausschneiden zu können. Den, der besser egal, knallt, ne? Oder? Ja. Dann hier Uhu oder Patex. Aber ich wette, dass die Kleberhersteller... da eher, naja, so. Aufpassen, dass sowas da nicht mehr drin ist. Oh, ich habe die Spitze vom Skalpell abgebrochen. Ja, ich habe Ersatzspitzen, ist kein Problem. Bist ja kein Mediziner, wo das besonders wichtig wäre. Ja, stimmt, reich den Tupfer bitte. Du musst sie jetzt nicht mehr rausholen, die Spitze. Bester Christian. So. Ah, das ist ein richtig starker Magnet anscheinend. Oder ist der zusammengeklebt? Okay. So, ich schneide hier jetzt mal noch... den Schlitz an, wo ist hier so? Du hast hier so ein ganz komisches Werkzeug. Ja, was Christian. Das ist ein Pfalzbeil, ein selbstgebautes Pfalzbeil. Stimmt. Das jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ein Küchenmesser, total stumpf, so ein Buttermesser. Das ist stumpf. Wo mit Tesafilm Taschentuch rumgewickelt ist an einer bestimmten Stelle. Na, um den Daumen auflegen zu können, weil man muss ja Druck ausüben, wenn man pfalzt. Eine was ist ein Pfalzen? Das ist so die Lieblingsbeschäftigung von Helmut Kohl. Ach, oder Kurt Beck, oder? Also Pfalzbeil gibt es tatsächlich auch im Bastelladen, kostet nur 20 Euro. Das heißt Pfalzen, oder? Ja. Aber du hast gesagt Pfalzen. Heißt es nicht auf der Pfalz? Nee, okay, Pfalzen, ja. Falte. Also sehr beeindruckend tatsächlich. Ja, auf jeden Fall spart man damit sehr viel Geld, wenn man einfach ein altes, stumpfes Küchenmesser nimmt und die Rückseite benutzt. Wo ich gerade versuche, diesen Magneten vom anderen Magneten zu lösen und irgendwas reinstecken und das auseinanderzutreiben, fällt mir gerade ein, ich habe mein Haarspangenwerkzeug vergessen. Das hätte ich natürlich was mitbringen sollen. Total geil, das ging vor einer Weile durchs Internet und dann kam ein Paket bei der Arbeit an. Hatte mir mein Freund hatte mir das geschickt und das ist eine kleine Haarspange, die ein Mini-Leatherman-Tool ist. Das ist total genial gemacht. Ein Taschenmesser? Naja, jetzt so eine kleine Säge an der Seite, eine Lineal. Okay. Dann noch ein Vierkantschlüssel ist da noch dabei und ein Schraubenzieher, also einen Schlitzschraubendreher. Mhm. Und dann das Geilste ist vorne das Teil, das kann man in den Einkaufswagen reinstecken, ist ein Einkaufswagen-Chip. Okay. Und das alles in einer Haarspange. In einer Haarspange, aber es zieht ja dann ganz schön ordentlich an den Haaren. Ja, ich glaube auch, die schneidet mir mehr Haare ab, als ich sie wirklich verwenden kann im Alltag. Aber es ist, glaube ich, auch gut zum Beispiel, um eine Kippa festzumachen. Damit okay. wird geworben. Ja. Was festzumachen? Eine Kippa, was orthodoxe Juden, also okay. Gläubige okay. oftmals auf dem Kopf haben. Das heißt, die haben dann alle noch einen Leatherman am Start. Vielleicht. Allerdings. Man so. Weiß ja nie. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Na? Na? Wir sind schon am Kleben. Ausgeschnitten ist jetzt alles und mir tut die Hand weh. Das ist eine Stunde Netzbasteln und wir basteln immer noch unsere Papp-VR-Brille und kommen uns vor wie die Planer vom Berliner Flughafen. Da dann am besten kein Kleber, den genau. Fehler habe ich gerade gemacht. So, aber fertig ausgeschnitten ist schon mal. Das sieht ziemlich verrückt jetzt aus. Ich mache mal ein Foto davon. Konzentration. Twitter das. So, ihr müsst... Moment, ich... So richtig. So. Ich glaube, du musst richtig, wenn, hast du schon... Ist das überhaupt richtig so rum? Ja, Moritz, ja, sag mal. Gut, weil jetzt haben eins wir... Eins und eins sollten aufeinander, ja, das müsste stimmen. Alles klar. Genau. So, jetzt muss noch die zwei, das hier, oh, das ist aufregend, hier rangeklebt werden. Das hat den... Okay, ich die Nerven liegen blank. Ich drücke und du klebst. Okay. So, ich twitter so lange mal das Foto von dieser Pappe. Mhm. Aber ist das denn überhaupt richtig rum? Ja, also nicht, hoffen dass das es eigentlich so rum muss. Ja, wir werden sehen. Nee, kann ja gar nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht. Weil wir haben es jetzt schon so gemacht. Ach, stimmt. Ja, ja, du hast recht. Räumliches so. Denken, das verlernt man das ja. Das sind mit jetzt verschiedene Internet. Pappstücke, die zusammengeklebt werden müssen, weil wir so große Pappen nicht hatten. Sonst hätte man natürlich auch einfach alles aus einem Stück machen können. Dann sieht es fast so elegant aus wie auf der Seite von Google Cardboard. Da ist die URL Card Google. Läuft. So. So. Cardboard-with-google.com, das ist ein so ein Bauplan, den einer von verschiedenen, schaut mal, wie schick das aussieht. Seht ihr hier den Bildschirm? Mhm. Wenn man jetzt hier scrollt, dann sieht man, tschak, tschak, tschak, tschak, diesen Bausatz, das haben die an verschiedene Leute verteilt. Da sehen wir jetzt auch, was hier haben. Und dann klappt sich der so langsam wie animiert zusammen. Tschak, tschak, tschak, tschak, tschak, tschak, tschak. So müssen wir es auch gleich machen. Alles aus und einem fertig Stück. Ist die Brille. Smartphone rein und gut. Ja. Genau. Also das Witzige, als wäre das voll einfach. Das Witzige genau. daran ist, normalerweise bei dieser Entwicklerkonferenz, die die jährlich machen, geben sie ja den Leuten, die da sind, so voll die Gadgets. Ne? Und dieses Jahr hatten die halt irgendwie so einfach nur so einen Pappkasten. Hier, das ist das Gadget für euch. Und alle Leute so, hä, Pappe, was haben wir mit so einem Pappkarton? Und erst als sie es aufgemacht haben, haben sie verstanden, ah, oh, ist das etwa eine VR-Brille? Cool. Ja, das ist schon eine ziemlich gute Idee. Die hatte eigentlich ein anderer Ingenieur und dann wurde es halt so nachgebaut. Man kann sich verschiedene Bausätze bestellen im Internet, die dann eigentlich immer am Ende alle das Gleiche machen. Hier ist noch dieser Magnetschalter dabei, deswegen bauen wir jetzt diesen. Das und Papier machst du ab? Ich mache das manchmal ab, dann spawnt man jetzt an der Stelle nicht mehr. Used ist der Used. Genau, so stonewashed für VR-Brillen. Es wird auch nochmal irgendwann hip sein, aber es ist nicht so wichtig, wie das hält und klebt. So, jetzt machen wir mal diese Knickungen. Wir haben, ne? Ja. Das ist noch besonders wichtig, dass man das hier sauber jetzt knickt, dass die Brillengläser dann da auch gut drin sitzen. Dafür habe ich mein Falzbeil. Falz? Ja, damit geht er auf die Falz und beilt. Ein Jäger aus der Falz. Warum schneidest du das ein jetzt? Ich schneide das so ein bisschen an, dass man knicken kann. Ach, ob das eine gute Idee ist. Besser knicken kann. Also, so. Im Notfall Gaffer. Ich sag immer... Ja, Gaffer, schau mal hinter dich. Ja, ja, ich weiß. Sechs verschiedene Farben. Wir bauen uns eine Brille aus Gaffer. Ich sammle ja Gaffer-Tape. Verschiedene Farben. Das teuerste ist eigentlich das Silber, ne? Das ist jetzt nur ein kleiner Teil aus der Sammlung. Also falls irgendwer Moritz Metz mal eine Freude machen möchte, das kann ich aus Erfahrung sprechen, Geburtstagsgeschenk oder so, schenkt ihm farbiges Gaffer. Da freut er sich wie ein kleines Kind. Kann man echt richtig... Also gemustert, das ist auch toll. Ich habe eins, das hat so Rainbow-Farben drauf. Nee. Das sieht aus wie, schau mal, ich habe hier in meinem Laptop Ladekabel... Nee, ich habe es nicht dabei. Aber das sieht aus wie die Neon Cat, diese Netzkatze. Geil. Als Klebeband. Das ist total, da muss jemand Humor haben bei Duct Tape in Amerika, wo ich das gekauft habe. Das ist echt ziemlich gut. So, was ist der nächste Schritt? Jetzt müssen wir nach dieser Anleitung, jetzt liegt vor uns dieses gleiche Ding, wie ihr das auch auf cardboard.withgoogle.com sehen könnt. Diese Animation, den Link setzen wir auch gleich nochmal bei Twitter rein. Aber jetzt müssen wir hier erstmal zusammenbauen. Es liegt vor uns so dieses längliche Pappkonstrukt und das muss jetzt eben richtig zusammengefaltet werden. Also. So rum. Das hier steckt man dann später ran. Das läuft so ein bisschen anders. Warte mal. Hier guckt die Kamera. Hier ist ja dieser Schacht, wo die Kamera vom Telefon rausguckt. Das klappt man jetzt hier alles so zusammen. Schauen wir so. Mhm. Also jetzt haben wir so einen rechteckigen Kasten. Und das klappt man nochmal hier so ein. Und wo kommt das Teil für die Augen rein? Weil hier, das, was ich jetzt habe, ist so ein bisschen Ziehharmonika. Genau, ihr müsst jetzt erstmal müsst ihr da bei diesem Augenteil die Linsen einsetzen. Oh. Ah. Und die Krümmung von den Linsen, die hast du das vorne. Stand auf den Zettelchen drauf. Krümmung der Linsen müssen wir jetzt hier noch optisch, physikalisch berechnen. Genau, ich habe hier noch so einen Bauplan, da können wir das sehen. Place Lens Curved Side Down. Okay. Curved Side Down. Ja, klar. Das heißt, auch anders gesagt, die gekrümmte Seite muss nach innen. Nee, nach außen gucken. Nach außen, probieren wir es mal außen. Ja, genau. So, da müsst ihr die Linsen nehmen, da reinsetzen. Also wir müssen auf die... Die müssen in dieses Loch reingesetzt konvexe, werden. Nee, konkave Seite gucken. Ich glaube, ja. Wie meiner Brille. Legst du mal so rein, dass die Krümmung nach unten geht? Genau, das muss ja auf jeden Fall. Die sind ja ein bisschen auf beiden Seiten gekrümmt. So, jetzt muss... Die müssen da so eingesetzt werden, deswegen habe ich gesagt, sauber arbeiten. Ich und jetzt wird es wieder drüber geklappt. Muss einigermaßen okay. Oder? Naja, jetzt musst du es auf jeden Fall stabilisieren und halten, dass es nicht auseinanderknallt. Das passt schon. So. Und jetzt ist unsere VR-Brille fast fertig. Oh, sieht echt ganz schön stonewashed aus, weil diese Pappkanten, diese abgerissene Papierkanten jetzt nach außen zeigen. Dann klaut sie wenigstens keiner. Vielleicht können wir es auch andersrum machen. Da gehen die Knicke nicht. Nee, ist doch egal. Dann klaut sie keiner, genau. Da werden wir auf der Straße nicht so komisch angeguckt, wenn wir damit jetzt immer rumlaufen. So, jetzt wird das eingesetzt. Macht ihr das mal? Ich halte das Klebeband bereit, dass wir das Ganze dann schnell damit einsperren. Aber hier rum denn jetzt? Andersrum? Nee. Die gekrümmte, ja. So, genau, die Nase, nee, Quatsch, das Nasenteil. Oh. Oder fällt das Auge raus? Das Nasenteil muss eigentlich nach... Oh, ich glaube, wir haben nicht sauber genug gearbeitet. Ja. Also eigentlich sollte 20.47 Uhr wollten jede Menge Apps testen und jetzt hier diese Bastelverzögerung. Aber das... So, genau, das wird jetzt hier eingesetzt. Da sind lauter so... Ja, dann klapp mal Kanten. Zu, ich halte von der Seite. So, Fiona klappt das Ding von oben ran. So... Vielleicht sollten wir die Linse auch noch festkleben. Ja, aber dann, wie denn? Wir haben ja nur, also mit Kleber, weiß ich nicht. Dann wird sie trübe. Doppelseitiges Kleber. Ach, das gehört nach außen. Innen, glaube ich. Aha, oder? Ach so. Das kann natürlich sein. Ja, macht nee, das Sinn. Gehört. Ah, das gehört hier so rumgefaltet. Und hier kommt der Magnet hinter. Verrückt. Ja, den brauchen wir ja nicht unbedingt. Das geht ganz leicht. Den machen wir einfach hin. Ach, der ist mit doppelseitigem Klebeband. Nee, einfach. Aber der wird da so rein. Bisschen Klebeband, hält's doch. Nehmen wir das gute silberne Gaffer da. Ui. So. Hey Leute, das macht total Spaß. Wenn man basteln. Na, kannst du mal sehen. Na, das eine Auge ist schon wieder raus. Die eine Linse. So, kann man hier jemand halten? Ich halte. Okay. Ich klebe mal die ganze Konstruktion jetzt zusammen. Ich finde, es sieht voll cybermäßig aus mit diesem silbernen. Es ist total cybermäßig. Klebeband. Cyber. Ja. So. Die rechte Linse, die müssen wir nochmal neu reinschieben. Ja, genau. Ach, jetzt hier noch schnell. Nein. Wenn sie nicht hält, dann. Jetzt müssen wir noch den. Kannst du mal auch so einen Reißverschluss, also einen Klettverschluss auseinander machen? Genau, wir müssen jetzt noch diese Klettverschlüsse anbringen. Also, man kann schon erahnen, dass es definitiv funktionieren würde. Also, wir kleben jetzt noch Klettverschluss an, damit wir die vordere Seite. Kann. Nach hinten umklappen können, dass es eigentlich so aussieht, als würde es vorne zu sein. Ja. So, genau. Also das hat jetzt schon was, dann hier oben. Es hat jetzt schon was von so einer Taucherbrille aus Pappe. Genau, eine Taucherbrille aus Pappe, die man mit Klettverschluss auf und zu machen kann. Auf der Seite muss auch noch eine. Ja. Genau. So. Hier. Ja, ungefähr irgendwie das passt. So. Perfekt. So irgendwie reicht schon aus. So. Ich schiebe mal noch die Linse. Jetzt verzichten wir mal darauf, das Gummiband hinten hinzumachen in Anbetracht des Zeitdrucks. Zum Beispiel dieses rosafarbene. Das ist fast ein bisschen und? Fett. Siehst du was? Christian guckt jetzt in diesen Kasten rein, aber ist ja noch kein Smartphone drin. Jetzt muss noch der NFC-Aufkleber ran. Also dieser Aufkleber, der dem Handy wiederum sagt, ich bin eine 3D-Brille und du bist hier gerade drin. Es glaubt uns kein Mensch, dass das funktioniert. Ja. So, da ist der NFC-Aufkleber. Und jetzt nehmen wir mal ein Handy, nehmen wir mal... Hast du die App schon installiert? Ich habe hier jede Menge Apps in Vorbereitung installiert. Mal gucken, ob wir überhaupt dazu kommen, die jetzt alle auszuprobieren. Und jetzt machen wir einen klassischen Cliffhanger. Wie man das so macht beim Radio in den Medien. Oder? Handy steckt drin, wir klappen es zu und sind gespannt. Genau. Es ist fantastisch, oder? Ich bin so aufgeregt. Wir haben nur noch 10 Minuten. Es ist total amazing. Ja, die nutzen wir jetzt noch aus. Oder wir... Ach, wisst ihr was? Wir lassen die Musik einfach weg und machen legen gleich los. Yeah. Dann spielen wir noch am Ende eine Musik, das ist doch eigentlich schöner. Obwohl, so. Fiona, das stimmt, also, Fiona, du musst es zuerst ausprobieren, weil wir haben ja schon mal die andere ausprobiert. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was du dann sagst. Willst du die virtuelle Toilette ausprobieren? Nee, das machen wir später. Eine Achterbahnfahrt vielleicht. Achterbahnfahrt ist gut. Bungee-Jumping. Das ist richtig krass. So. Rollercoaster bei iImmersive. Und jetzt müssen wir noch die. iImmersive heißt es. Ja, genau. Also die Immersion, das ist ja ein geflügeltes Wort aus so, der. So, immersiv können wir eigentlich auch noch erklären. Das Augmented Reality Forschung. So, und jetzt? Hey. Ab geht's. Check it out. So, wow. Ton. Haben wir da Ton für die Achterbahn? So, und beschreib. Warum fahre ich rückwärts? Du musst dich umdrehen. Ach so. Du sitzt rückwärts in der Achterbahn. Oh, okay, krass. Und jetzt geht's. Wo bin ich denn hier? Ton? Wow! Da ist ein Wackelkontakt am Kabel anscheinend. Ah, schade. Könnt ihr mal an dem Handystecker wackeln? An dem Handystecker? Wir wollen noch den Ton hören. Ah, ja, genau. Jetzt hört man die Achterbahn auch. Beschreib mal, was du siehst oder was passiert. Also ich fahre hier durch jede Menge Wolkenkratzer. Oh, jetzt ist es stehen geblieben. Wahrscheinlich kann ich auch. Ja, und ich fahre hier einfach mal so eine Achterbahn entlang. Die erinnert mich ein bisschen an die Achterbahn aus dem Spreepark, muss ich sagen. Also, eine sehr alte Achterbahn. Ja, genau, weil die auch so rot war. Und jetzt kommt ein Looping. Oh, jetzt ist mir schlecht. Ja, schon ziemlich abgefahren. Cool. Das ist ja der Hammer. Oh, jetzt muss ich also aber wirklich... Also jetzt beschreibe mal, was... Also mir wird hier aber wirklich ein bisschen schwindelig. Du dachtest, du fährst gerade mit so einer... Jetzt, ich ziehe auch mal auf. Ja. So, die Achterbahn. Krass, zwischen Hochhäusern. Das ist vorteilhaft, wenn man auf einem Drehstuhl sieht, dann kann man... Ah, stimmt. Ah! Also mir wurde echt gerade so ein bisschen flau im Magen. Ja, das passiert Alter. Tatsächlich ganz schön schnell. Aber wenn man sich dann noch so nach hinten neigt, dann ist es noch viel krasser. Kannst du da rausspringen? Also, oh, jetzt hat man auch den Stereo-Effekt, nur noch die linke, das linke Stimmt. Ohr. Christian, willst du auch mal? Ich würde lieber in den Weltraum. Ich habe ja auch schon okay, dann eine vorbereitete Brille. Christian hat... wo hast du die denn her? Da jetzt mal seine, das ist meine Testbrille. In die so. Schiebt Christian jetzt die Weltraum-App rein. Erstmal noch das Audio-Kabel rein. Also diese Achterbahn-Angelegenheit, das ist jetzt wirklich schwer, das im Radio zu beschreiben, außer man sagt, das ist wie bei einer Achterbahnfahrt. Aber wo bist du jetzt, Christian? Ich bin im Weltraum, das ist ganz richtig abgefahren. Was machst du denn da? Also ich, wenn ich gerade ausgucke, ich glaube da, wo du jetzt sitzt, ja. Fiona, ist ein riesengroßer blauer Gasplanet vor mir mit so grünen Wolken. Hast du mich gerade Gasplanet genannt? Du bist ein Gasplanet. Wenn ich nach links gucke, das ist doch gar nicht mehr richtig da. Oh, krass, hier ist ein Komet, der fliegt so auf mich zu, der dreht sich ganz langsam. Und die Sterne sind klar zu sehen und da sind so überall Gaswolken im Weltall. Und ich stehe auf so einer komischen Plattform, die mitten im Universum schwebt. Also es ist total krass. Das ist ja total abgefahren. Und die Musik ist sehr entspannend, finde ich. Also es klingt so, als wenn man auf einer anderen Seite des Universums. Mir ist Wollt jetzt ihr auch mal? Ja. Hier, ich gebe dir mal die Alter, Brille. Mir ist von dieser Achterbahnfahrt immer noch total... Oh, wow. Fahr mal hier Achterbahn. Ich steig mal ein. Fiona ist im Weltraum und ich fahre Achterbahn. Ich bin einfach mal im Cyberspace, Leute. Da sitzt ja sogar jemand vor mir, der schreit. Das ist eine Hassavocado. Eine was? Eine Hassavocado. Ich weiß, ihr glaubt mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist so. Ich glaub's dir, also wenn ich jetzt hier mal beschreibe, was diese beiden, könnt ihr mal kurz stillhalten. In der echten Welt will ich von euch ein Foto machen. Ach so, ich kann nicht. Ich bin im Weltraum. Aber hier gibt's ja keinen Widerstand, naja. Wow. Also es ist plötzlich zwei. Ihr seht echt ein bisschen aus wie weggebeamt. Und alle Leute, denen ich das vorgeführt habe, waren plötzlich nicht mehr so richtig ansprechbar. Nee, geht auch nicht. Das passiert. Plötzlich hier. Ganz woanders. Ihr dreht euch so eigenartig im Raum rum. Und ihr da draußen im Radio denkt wahrscheinlich, wir werden hier irgendwie auf Drogen. Aber nein, wir haben uns nur aus Pappe eine Virtual Reality Brille. Wir sind auf Pappe. Eine Virtual Reality Brille gebaut. Und die Anleitung könnt ihr nachlesen, wie das funktioniert, auf deradiowissen.de oder auf twitter.com/netzbasteln. Was sagst du zu der Achterbahn, Christian? Die ist schon ziemlich cool. Also das Einzige, was mich irritiert, dass die Frau, die hinter mir sitzt in der virtuellen Achterbahn, die hat immer den gleichen Gesichtsausdruck. Ja, der ist wahrscheinlich schon, die kann schon nicht mehr. Man kann sich, wie gesagt, so hin und her drehen in diesen Erlebnisräumen, dann sieht man alles Mögliche. So, was haben wir denn noch? Mal was Kürzeres? Ja, also ich würde gerne Normaleres? Toskana. Tatsächlich? Ich würd lieber gerne oder, mal auf nee, wir sind ja hier nicht bei Hauptsache Italien. Oh, ich The bin Eagle auf dem Mond. Has landed. Christian ist jetzt noch auf den Mond gegangen. Das ist total cool. Tja, Leute, das ist die Zukunft. Also ich habe selten schon nicht mehr sowas erlebt, was sich so zukunftsmäßig ja, anfühlt, ja. Dass man da so reintauchen kann. Das letzte Mal war, glaube ich, bei der, also so, wo das beim so auch iPad gesamtgesellschaftlich... Vielleicht. Bei der Wii, oder? Ja, bei der Wii, stimmt, da war das auch so. Ja, das stimmt. Da haben echt alle gesagt, krass, so, ist da. Dann plötzlich Musiker damit Musik gemacht und es war auch wegen diesen feinen Sensoren, die da drin hängen. Doch, das stimmt, ja, das hat echt was damit zu tun. Ja. Die Wii war so ein Moment. Dann auch ein bisschen diese Kinect-Kamera, mit der man vor der Spielkonsole rumturnt. Genau. Aber die kosten ja alle hunderte von Euro und hier nimmt man halt sein Smartphone, was man eh schon zu Hause hat. Ja. Wo ist jetzt diese Pub-Angelegenheit? Achso, hier ist dieser so ein Magnet. Ich bin jetzt übrigens auf dem Mond. Ich stehe direkt vor der US-Flagge, die da in die Monderde gesteckt wurde. Kannst du mal bitte gucken, ob das der echte Mond ist? Wenn und du schon rechts, mal da bist. Rechts neben mir ist der Lunar Lander, so hieß der, glaube ich. Ne? Und wenn ich Richtung, also ich glaube, dass da die Tür des Büros ist, in der Richtung geht gerade die Erde unter. Oh, so. Das ist so cool. Oh, Fiona, willst du auch noch mal auf dem Mond? Ja, ich war noch nie auf dem Mond. Das sieht schon ziemlich cool aus. Oh, wow. So, jetzt nagt die Echtzeit auf der Erde oh hier unten an euch. Willst du jetzt mit der Realität irgendwie, oder was? Ja, leider, Realität ist auch noch wichtig. Oh. Unsere Sendezeit geht langsam zurück. Kommt mal runter, ihr Astronauten. Leider real. Jetzt noch kurzes Testfazit. Wie war's? war jetzt alles so schnell, ne? Also ja, das ich bin noch total, ich setze mich gleich hier in den Sessel und setze mir nochmal auf für ein paar Stunden. Man braucht mehr Bewegungsfreiheit auf jeden Fall. Und diesen Schalter, der funktionieren muss. Ja. Aber es ist schon solid optisch noch ein bisschen dran arbeitbar. Wenn es sauber geschnitten ist, glaube ich, dann ist es geil. Also ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt und 1,5 Stunden einplant, kann man die richtig sauber ausschneiden und bauen. Ja. Und dann hat man ein sehr immersives Erlebnis. Ja. Und ja, das ist schon wirklich abgefahren, was mit so einer einfachen Technik, die in jedem einigermaßen modernen Smartphone steckt, möglich ist. Ja, das war eine Stunde Netzbasteln am 10. September. Wir hören uns wieder am 24. September, neues Bastelprojekt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Virtual Reality und ein bisschen mehr Theorie mitkriegen wollt und Geschichte und auch das Wort, was immersiv ist, die Kollegen von Breitband im Deutschlandradio Kultur, kennt ihr die? Die haben eine Sendung gemacht, nur eine Stunde auch zu diesem Thema, ohne eine zu basteln dabei. Die können wir empfehlen. Ist alles verlinkt auf deradiowissen.de und das ist wiederum verlinkt auf twitter.com/netzbasteln. Da freuen wir uns auch über Feedback. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Christian Grasse und Fiona Krakenberger. Vielen Dank. Schön, und ich sage auch Tschüss zu euch. Deradio Wissen.